Drittes Buch, erstes Kapitel. Ich wünschte, Herr Doktor, sagte mein Onkel Tobi zum zweiten Mal, Sie hätten gesehen, was für erstaunlich große Armeen wir in Flandern hatten. Meines Onkel Tobi Wunsch tat dem Doktor Slop einen schlechten Dienst, denn, mein Herr, er machte ihn verwirrt. Er brachte seine Ideen in Unordnung, so dass er sie nicht wieder in Reih und Glied bringen konnte. Er mochte es anfangen, wie er wollte. In allen Arten von Disputationen, sei es um Ehre, um Brot oder um Liebe, ist nichts gefährlicher, Madame, als wenn einem ein Wunsch auf diese unerwartete Art so ganz in die Quere kommt. Dies wird der Welt in meinem Kapitel von den Wünschen hinlänglich aufgeklärt werden. Der Doktor war außer aller Fassung gebracht und die Disputation geriet 4,5 Minuten ins Stocken. 5 wären ihr tödlich gewesen. Mein Vater sah die Gefahr. Die Disputation war eine der wichtigsten der ganzen Welt, ob der Sohn mit oder ohne Kopf auf die Welt kommen sollte. Er wartete, um dem Doktor sein Recht zu erwidern, zu lassen. Da er aber, wie ich sage, merkte, dass er irre geworden war und fortfuhr, mit verstörtem, bedeutungslosem Auge umherzusehen, dachte mein Vater, es sei keine Zeit weiter zu verlieren und nahm das Wort wie folgt.